Sellners Idee von der ethnischen Wahl nimmt den Staatsbürgern, deren Eltern aus der Türkei oder Syrien kommen, die Individualität. Sie werden stattdessen als kollektive Bedrohung beschrieben. Demografie frisst die Demokratie. Deshalb ist die ethnische Wahl als politische Auswirkung des Bevölkerungsaustauschs die Zerstörung unserer Demokratie, sagt Sellner in dem Video, in dem er angibt, den Vortrag im Landhaus Adlon nachzustellen. Dieser Satz kann einfach übersetzt werden. Wählen können in Deutschland nur Staatsbürger. Sellner wirft also pauschal allen Staatsbürgern mit migrantischem Hintergrund vor, über die Teilnahme an der demokratischen Wahl die Demokratie zu zerstören. Auf den Begriff der ethnischen Wahl geht das Buch später gesondert ein. Sellner bestätigt in dem Video, dass die Inhalte in dem Landhaus besprochen wurden, als der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, CDU, und Roland Hartwig, die rechte Hand der AfD-Parteivorsitzenden Alice Weidel, im Saal saßen. Sellner erklärt damit Staatsbürger mit migrantischem Hintergrund zu Feinden der Demokratie. Für Sellner sind diese Menschen nicht Teil des Staatsvolkes, sondern Fremde. Die nicht assimilierten Fremden lebten nicht nur hier, sie wählten auch hier, so zitiert die Korrektivrecherche Sellner. Folge ist für ihn das zähe Ringen, das verzweifelte Aufbegehren der Einheimischen, die im eigenen Land zur Minderheit gemacht werden. Das ist derselbe Sound wie der aus dem Aufsatz des Zahnarztes Möhrich aus Düsseldorf aus dem Jahr 1977. Sellner macht so einen gefährlichen, ja rassistischen Gegensatz auf. In Sellners Welt haben ein Cem Özdemir, eine Serap Güler oder ein Bijan Girsaray keinen Platz. Alle anderen Aspekte des Individuums, wie die wirtschaftlich-soziale Stellung, Bildung, familiäre Herkunft und auch der freie Wille und die Persönlichkeit des Menschen, ordnet Sellner dem ethnokulturellen Kollektiv unter. Staatsbürger mit Migrationshintergrund werden als kollektive Bedrohung eines vorgeblich einheimischen Eigenen beschrieben. Es drohe sogar bald der Kipppunkt, wenn nicht die Remigration, also die Vertreibung, Abhilfe schaffe. Immer wenn Sellner das Wort Remigration benutzt, betont er dabei die angebliche Freiwilligkeit. Aber wenn Menschen als Bedrohung beschrieben werden und wenn in einem Masterplan entworfen wird, wie diese aus dem Land verschwinden sollen, bleibt von der behaupteten Freiwilligkeit wenig übrig. Die Empörung Sellners und der Gäste im Landhaus Adlon über die Recherche von Korrektiv weist vor allem auf deren eigene ideologische Verirrung hin. Denn ihre Überzeugung, dass der Mensch nur innerhalb seiner imaginären ethnokulturellen Identität glücklich sein könne, impliziert, dass man denen, die man nicht dazu zählt, etwas Gutes tut, wenn man sie aus dieser Umgebung vertreibt.